WDR 5 Erlebte Geschichten. Ihre größte Sorge als Kind war, dass ihre Familie ihr verbieten würde, Schauspielerin zu werden. Auf der Schauspielschule in Wien hat Elisabeth Trissenar, Jahrgang 1944, dann ihren späteren Mann, den Regisseur Hans Neuenfels, kennengelernt. Seither stand sie in mehr als 70 seiner Inszenierungen auf der Bühne. Medea, Penthesilea, Iphigenie, Hedda Gabler, Elektra, Kleopatra, Fräulein Julie, Lulu. Sie hat die bedeutendsten Frauenfiguren des Theaters fast alle gespielt. 1975 traf die gebürtige Österreicherin am Theater in Frankfurt Rainer Werner Fassbinder. Ein einschneidendes Erlebnis. Sie bekam die Hauptrolle in Bollwieser und drehte bis zu Fassbinders Tod noch weitere Filme mit der deutschen Regielegende. Ich bin am 13. April 1944 in Wien geboren. Meine Mutter war Wienerin, mein Vater Holländer und der war Arzt im Allgemeinen Krankenhaus in Wien. Der hatte also sozusagen da gibt es ja so Jahre, die man da als Arzt im Krankenhaus arbeiten muss, um zu seinem Titel zu kommen. Das war dann Internist. Die Familie, deren Oberhaupt mein Großvater war, war betucht in unserem heutigen Sinne und hochmusisch. Und mein Großvater war auch also ein sehr kunstsinniger Mann und hat selbst gemalt und gezeichnet und hat auch sehr viele Kunst gekauft und gesammelt und so. Also im Sinne eines Mannes, der eine solche Position hat und sich dafür interessiert. Es war sehr merkwürdig, weil meine Mutter und mein Vater, die lebten bei den Großeltern in einer großen Wohnung und somit auch ich. Meine Mutter heiratete noch einmal, war also auch weg. Mein Großvater bestand darauf, dass ich bei meiner Großmutter bleibe und bei ihm bleibe. Mein Großvater starb auch. Meine Tante, die Schwester meiner Mutter, kam auch in diese Wohnung. Meine Mutter war mit dem neuen Mann und man blieb schlussendlich meine Großmutter und meine Tante und später mein Onkel und ich. Also eigentlich wurde nie herumgeschoben. Die Erwachsenen hatten einen großen Verschiebetanz und manipulierten sich aufgrund von Leidenschaften oder Krankheiten woanders hin. Aber so gesehen war ich mit meiner Großmutter, mit ihrem Rheumatismus, eine relativ feste Größe in der Familie. Und es ging mir auch sehr gut. Ich habe meine Mutter ja besucht, später als sie dann krank wurde und in der Nervenheilanstalt war. Sie war ja auch nicht in dem Sinn Verrückte. Schizophren. Aber ich habe, als ich Kind war, keinerlei Verlust empfunden. Ein bisschen eine Verwunderung, dass es nicht so war, wie es bei anderen war. Mein Vater wollte zurück nach Holland, nachdem der Krieg zu Ende war. Und meine Mutter wollte nicht mit. Ich glaube, sie liebte ihn nicht genug. Könnte sein. Ich habe mit ihr nie darüber gesprochen. Warum ich Schauspielerin werden wollte, ich weiß es eigentlich nicht genau. Wir gingen sehr viel ins Theater. Man ging in Wien, also in Wien geht man ins Theater aus, in die Oper, ins Theater, ins Konzert, das gehört dazu. Und ich weiß noch, wir hatten eine Deutscharbeit. Und die hieß meine größte Sorge. Und da habe ich geschrieben darüber, dass meine größte Sorge es wäre, dass meine Familie mir nicht gestatten würde, Schauspielerin zu werden. Als dieser Aufsatz dann ruchbar wurde in der Familie, sah ich nur kugelrunde, empörte Gesichter. Wie kommst du denn darauf? Aber ich hatte dadurch eine gute Note bekommen und irgendetwas hat sich hochgeschoben in mir. Und ab dem Augenblick ging ich noch mehr ins Theater und war nur noch im Burgtheater am Stehplatz. Und ich entkam meiner eigenen Behauptung nicht mehr. Ich habe nicht sehr viel verstanden, aber ich habe mir ab dem Moment, wo ich 12, 13 war, war ich dauernd im Theater und habe mir das alles angeschaut und wollte diesen Beruf ergreifen. Und dann hat die Familie, die dann da war, meine Omi und meine Tante und mein Onkel, meine Mutter hat das nicht so sehr ernst genommen, war damals auch wahrscheinlich schon in der Nervenheilanstalt. Also die haben alle gedacht, das wird nichts. Denn wenn man an das Max-Reinhardt-Seminar in Wien gehen möchte, also da sind so 700 Menschen, die gerne Schauspieler werden wollen. Ich habe keine Zweifel gehabt, dass ich aufgenommen würde. Ich konnte noch nicht einmal mein Abiturzeugnis in Empfang nehmen, weil ich eben diese Aufnahmeprüfung machte. Nein, ich war davon überzeugt, dass ich das schaffe. Nun war ich sehr kurz auf der Schauspielschule. Ich habe nur 4 Semester studiert, aber trotzdem einen Abschluss gemacht, weil ich so früh ein Engagement bekommen habe. Und dann habe ich die Lehrer gefragt, so, die ja alle Schauspieler waren, soll ich das jetzt machen und so? Und dann haben sie gesagt, doch, du bist so weit. Ja, dann habe ich das gemacht, habe die Prüfung gemacht und habe ein Engagement gehabt und bin nach Bern gegangen mit 20. Und mein Mann war genauso auf der Schauspielschule am Max-Reinhardt-Seminar wie ich. Ich habe ihn, und das war sehr lustig, ich fand ihn ja sehr arrogant und vor allem, ich fand ihn ja so einen Piefke. Und die Wiener sagen ein Piefkenese. Er hatte so was Arrogantes und was Allumfassendes. Und ich lernte ihn wirklich kennen. Ich ging ins Sekretariat, um irgendwas fleißig, wie ich war, mir was abzuholen. Und er stand etwas großsprecherisch herum. Und da habe ich gedacht, mein Gott, ist das ein Piefkenese. So habe ich ihn kennengelernt. Aber man kam sich nicht an sich näher, sondern er musste eine Prüfung machen. Er hat Regie studiert und da war ich ihm irgendwie aufgefallen oder so, dass er gesagt hat, du da, willst du die Sophie Barger spielen? Ich habe keine Ahnung gehabt, wer die Sophie Barger ist. Das habe ich aber schnell rausgefunden und dass das eine wunderbare Figur ist in Brechts Bal. Und dann hat er das geübt mit mir und mit Uli Wildgruber, weil er seine Prüfung machen musste, nicht? Und so hat man sich kennengelernt. Mein Mann ging nach Luzern als Regieassistent, musste alles tun, Trommeln im Rigoletto und natürlich auch Assistenzen machen, kleine Rollen spielen. Was gerade fehlte, das ist ein kleines Theater. Ich erinnere mich noch, die gastierten einmal, die Luzerner, in Bern. Und er war da engagiert. Und meine Kollegen in Bern wussten natürlich, dass ich einen Freund hatte in Luzern, weil wann immer ich konnte, bin ich da hingefahren. Und da kamen die mit Marat und er spielte irgendwie so eine Schwester im Hospiz zu Charenton, das Stück von Peter Weiß. Und da haben sie wahrscheinlich keine Krankenschwester gehabt. Jedenfalls musste er die Krankenschwester spielen und hatte so ein blaues Gewand, so ein bisschen christlich alles und so eine irrsinnige Flügelhaube. Und ich war noch in meiner Naivität, da habe ich gesagt, das ist er, das ist er. Und das, mir wurde gar nicht bewusst, dass das absolut absurd war, dass mein Freund lang und dünn, ja, aber in einem Frauen-Krankenschwestern-Kleid mit einer weißen Flügelhaube. Ja. Ich glaube, meine Kollegen fanden das ein bisschen merkwürdig. Und dann traf ich mich sozusagen mit meinem Mann wieder in einem Engagement in Stuttgart und da war aber schon geplant, dass wir gemeinsam nach Frankfurt gehen. Und da waren wir fast 10 Jahre und da haben wir dieses berühmte Mitbestimmungstheater gemacht. Also im Jahr 1975 sollte der Fassbinder ein Stück von Handke machen. Und irgendwie kam er auf die Idee und sagte, ich sollte die Paula Ptax spielen. Ich kannte seine Filme, aber das war außerhalb meines Denkbereichs. Und dann machten wir diese unvernünftigen Sterben aus, da von dem Handke. Und es war eine Probenzeit der so einer Annäherung. Und ich fühlte mich von ihm sehr gemocht. Das ist für einen Schauspieler immer sehr wichtig, wenn er einen Regisseur findet, von dem er das Gefühl hat, dass er durchatmen kann, nicht? Das gibt es auch anders. Ja, und dann war die Arbeit und dann war es gut. Und dann plötzlich bekomme ich einen Anruf, ja, er hätte, ob ich das spielen wollte. Sie schicken mal das Buch. Und dann haben sie das Buch geschickt. Da habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, die Rolle, das ist ja unglaublich. Tja, und dann drehte ich den Film. Das ist ja ein Film, der Bollwieser in den 30er Jahren spielt. Und die Hanni Bollwieser, die ich da gespielt habe und die mich eigentlich sehr interessiert hat, ist mir so eine bayerische Bovary, eine Frau, die keine Erfüllung in dieser Ehe und Beziehung hat und sich halt einfach ein paar Liebhaber angelt, aber im Grunde genommen am Leben vorbeilebt, obwohl sie meint, es total inne zu haben. Sie findet auch überhaupt keine Erfüllung und kein Glück mit diesen Liebhabern. Also zwei Menschen gehen dann letzten Endes, so habe ich das jedenfalls immer gesehen, zugrunde. Eine Frau, die sehr lebenslustig und vital wirkt, die eigentlich auch schon sehr viele Brüche in sich trägt. Aber das ist sowieso das, was ich immer suche in den Figuren, wo sie brechen, wo sie ihre Ecken haben, die nahe an der Verzweiflung sind und die sich aber dennoch wieder aufrappeln, um weiterzugehen. Da gibt es eine Szene, wo sie auch wieder bei einem Liebhaber war oder so und der Mann kann schon gar nicht mehr, das ist ja ein bisschen Tumbator und sie hat einen solchen Ekel vor sich selbst. Ja, das finde ich ganz toll, also das hat Fassbinder auch sehr befördert. Also im kleistischen Sinne, Fassbinder hat Kleist sehr geliebt, ich auch, Neuenfels auch. Im kleinsten Sinne gesprochen, und das hat Fassbinder sehr oft gesagt, gibt es eigentlich nicht wirklich die Liebe zwischen Mann und Frau. Und das war schon sehr programmatisch. Und da habe ich das auch sehr verstanden mit dem Bollwieser. Also das ist nicht so einfach nur so ein Kino, wo kräftige Brauereitochter einen Stationsvorstand nimmt, sondern es ist schon Mann und Frau und die Kreaturen und wie sie aufeinander losgelassen werden und einander wirklich zutiefst nicht begreifen. Ja. Die Zusammenarbeit. Über die Zusammenarbeit kann ich nur Folgendes sagen. Es gibt bei Shakespeare einen Satz, der heißt, das Gerücht ist eine Pfeife. Das heißt, das Gerücht verraucht und dann ist es weg. Und das Gerücht, also Fassbinder gingen die Farmer voran, dass er unerträglich wäre in der Arbeit und die Spielchen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich kann für mich nur sagen, dass das eine unglaublich tolle Arbeit war, weil er gar nicht viele Worte verwendete und gar nicht an einem so rumgezupft und getan hat, sondern er wusste genau, wenn er jemanden besetzt, warum er das tut. Ist das der Typ? Bekomme ich da die Subtexte, das Gedachte, was wichtig dabei ist? Wer wirklich unter Umständen unter ihm zu leiden hatte, das waren die Schauspieler, die sich so aus Unterwürfigkeit ihm zu sehr genähert hatten. Da haben sie eins draufgekriegt. Man braucht ja auch Abstand, eigentlich auch als Schauspieler. Man muss nicht zu nah an alle ran, auch an die Regisseure nicht. Das weiß ich natürlich deswegen schon am besten, weil ich die Frau von einem Regisseur bin. Also dem hocke ich auch nicht auf der Pelle. Wir haben das ja immer so gehalten, dass in den Vorbereitungen und so, dass ich nie vor den Kollegen einen Vorsprung hatte. Ich habe nie gewusst, wie das Bühnenbild aussieht oder so. Aber das wollte ich auch gar nicht, um den Vorsprung nicht zu haben und um an dem Regisseur, der ja dann letzten Endes nur mein Regisseur war und nicht so sehr mein Mann, um den auch nicht unangenehm zu werden. Und das fiel mir auch bei Herrn Fassbinder nicht ein, das zu tun, also zu nahe zu rücken. Und der Fassbinder wusste ganz genau, warum er wen besetzt. Und Wiederholungen gab es kaum. Also die erste musste eigentlich klappen, eine zweite hat er einem noch gegönnt und hat gesagt, das ist vollkommen egal, du musst immer gleich gut sein, die machen wir jetzt nur wegen der Technik. Er hat von sich sehr, sehr viel verlangt, hat er von den anderen auch viel verlangt. Wer nicht ins Boot gesprungen ist, war dann halt nicht da. Also es war oft sehr schwierig, in einem Jahr mit 13 Monaten gab es nur ein Treatment, klar. Und er hat die Szenen in der Früh geschrieben, während wir in der Maske waren. Und da hat er einen Morgen, saß er da und schrieb, und der zeichnete ja immer das Storyboard, also die Einstellungen, das sehr filmisches Denken natürlich. Und ich sehe das, und das ist Seite um Seite handgeschrieben, und ich sage, das kann ich nicht. Das kann ich doch jetzt nicht so schnell. Wie soll ich das können? Und ich sage, was ich kann, musst du auch können. Ich konnte es. Also ich meine, es geht schon. Also eigentlich ist es ja auch toll, dass man in Situationen kommt, wo so viel von einem verlangt wird, wo man meint, man könnte das nicht, dann kann man es doch. Das finde ich schön. Also, wir haben gedreht in Coburg und er hatte sehr schnell raus, dass es absolut sinnlos ist, in eines der drei Lokale zu gehen, die es da gab. Ich glaube, es war, als wir Maria Braun drehten. Und da hat er sich immer was kommen lassen. Und er hatte irgendwie so ein Schlosshotel, sie ist auf dem Berg. Ja. Und wir kamen hoch und er hatte sich Essen bringen lassen und saß in seinem Zimmer und hatte am Schrank oben, also war so eine Schrankwand, drei Fernsehapparate. Erstes Programm, zweites Programm, drittes Programm. Und hat die gleichzeitig geguckt, konnte er. Ich habe erfahren, dass er gestorben ist, vormittags aus dem Radio, glaube ich, oder so. Und war diesen Tag außer mir. Also da konnte ich nichts mehr tun. Das hat mir wirklich wehgetan. Also manchmal sagt man, das ist sehr bedauerlich, dass der oder die oder wer alles stirbt. Alle müssen sterben. Aber also bei ihm hat es mir tatsächlich wirklich wehgetan. Ich wusste natürlich, ich hatte ihn ganz kurz vor seinem Tod gesehen. Da habe ich den Kritikerpreis bekommen und er saß in der Paris-Bar und er sah so gelb aus. Und ich sage, mein Gott, Rainer, schaust du schlecht aus. Ich kann ja mein loses Maul nicht halten, aber er kannte mich ja. Sag ich, was ist mit deinen Freunden? Seine Freunde waren oft natürlich, haben ihn auch beliefert mit den Dingen, die ihn dann ein bisschen geköpft haben. Ja, so ist das. Medea von Euripides haben wir in Frankfurt gemacht und da hatte Neuenfels 8 Doggen auf die Bühne gebracht, die ja nur Bretter waren. Die waren gelegt auf die vorderen Sitzreihen. Das ist also sehr merkwürdig karg und aber offenbar eine sehr aufregende Aufführung. Also das fanden ja nun alle. Und diese 8 Doggen kamen sozusagen als Gefolge, der Neuenfels nannte das im Programmheft die Schreckensmaschine Kreons. Also der König beweist seine Macht durch Tiere, die doch sehr wild aussahen. Und diese 8 schwarzen Doggen, die waren alle schwarz, kamen dann auf die Bretter. Und der Neuenfels hatte entdeckt, also herausgefunden, er hat eigentlich 9 Doggen gehabt. Dass 8 Doggen die 9. Dogge nicht ertragen konnten. Die haben sie gehasst. Und jetzt hatte er folgende Idee. Die Doggen kamen ja auf diese Bretter, die über die Sitzreihen gelegt waren, mit ihren Führern, ja. Und die hatten dann irgendwie so graue Mäntel, das war alles in Ordnung. Und dann waren die auf der Bühne und im Grunde genommen waren die Doggen so, dass die selbst Schiss hatten. Ja, die hatten Angst vor der Bühne und vor allem. Aber das war eben die grandiose Idee von dem Neuenfels. Also der Zuschauerraum hatte 2 Türen, rechts und links hinten, die sozusagen durch Trichter zu erreichen waren. Und an einer bestimmten Stelle, die wichtig im Stück war, wo Kreon wieder ganz was Mächtiges sagen musste und so, ließ er, einfach von der Inszenierung her, diese 9. Dogge, die die anderen Doggen hassten, mit der Doggenführerin, war das eine Frau, so kurz erscheinen in der rechten Trichtertüre. Und mit 100%iger, 1000%iger Sicherheit haben diese 8 Doggen auf der Bühne irrsinnig gebellt. Selbst wir wussten das nicht, dass das seine Idee war, da die Dogge erscheinen zu lassen. Und ich sage irgendwann mal zu ihm, sag mal, wie machst du, wieso bellen die denn dann immer an der Stelle und immer an der, auf Stichwort? Und da hat er das verraten. Also die Idee war einfach schlagend. 8 Doggen konnten die 9. Dogge nicht aus, war von einem anderen Zwinger. Und da haben die ganz aggressiv drauf reagiert und das hat er ausgenutzt. Also, dass die Doggen, wenn sie die eine Dogge sehen, und zwar auch nur ein Stückchen vom Kopf, ging das sofort los. Und da habe ich gedacht, nee, ich bin Medea, ich habe eine Zauberin sozusagen, also die mit den, über die Mittelchen der Welt und der Zauberei und die Tränke und die Säfte und Kräutlein, das ist eine Kräuterhex, sagt man in Österreich, die weiß Bescheid, da kann ich, wenn ich mit den Doggen auf der Bühne bin, dann muss ich die wie selbstverständlich nehmen. Und dann habe ich die so gehalten und so. Ich war über mich auch erstaunt und wahrscheinlich waren die erstaunt, dass ich überhaupt keine Angst hatte. Viele hatten Angst, der Regieassistent und so. Und dass ich keine Angst hatte und dann war das alles normal. Dann stand ich neben denen, die großen Köpfe und das ging aber. Und ich habe keine Angst vor ihnen gehabt. Und das habe ich auch nicht gespielt, das wäre furchtbar gewesen. Das passt ja zu Medea bestimmt nicht. Ja, das waren die Doggen in Medea. Ich kann, glaube ich, darüber keine Auskunft geben über etwas, was ich besonders liebte. Die eine hat das, die andere hat das. Und die haben so eine verschiedene Qualität. Ich kann auch nicht sagen, die Penthesilea war es oder die Iphigenie war es. Aber wer mich zum Beispiel, da gibt es so etwas, wenn die Fantasie beflügelt wird zu etwas anderem. Also wir wissen ja, dass Goethe große Schwierigkeiten mit Kleist hatte. Also ihn auch nicht so anerkannt hat. Und es gab eine Zeit hier, da habe ich zur gleichen Zeit gespielt, die Iphigenie. von Goethe und die Penthesilea von Kleist, zwei Antagonistinnen. Und da habe ich mir vorgestellt, in den Zwischenzeiten, also ein Tag Penthesilea, ein Tag Iphigenie, ein Tag frei, dann wieder Penthesilea oder so, das war ganz heavy. Und das sind auch, die waren auch richtig widerstreitend in mir. Und da habe ich mir vorgestellt, ich habe so eine Mansarde und da kommt ein Tag Goethe als Liebhaber zu mir und am nächsten Tag Kleist. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie die beiden sich verhalten. Und sie waren so merkwürdig. Der Goethe war so selbstverständlich und auf eine feine Art und Weise auch raumeinnehmend. Und der Kleist war ein bisschen hysterisch. Und es passierte ihm ununterbrochen was und die Kerze fiel um und so. Und das hat zum Beispiel meine Fantasie sehr beflügelt. Also da ist so viel, nicht auf ein Ziel hin, aber da ist in meinem Köpfchen so wahnsinnig viel passiert. Denn auf eine Art und Weise sind ja diese Rollen, sind ja Liebespartnerinnen, weil man ja dieses Denken sich vorstellt, weswegen das gesagt wird oder sich so verhalten wird. Und das sind Lieben, nicht? Und zwar sehr verrückte Lieben. In den Figuren finde ich das, was ich den Leuten klar machen möchte. Zum Beispiel, dass es keinen wirklich bösen und keinen wirklich guten Menschen gibt, sondern dass sie einfach durch die Bedingungen des Lebens in diese oder in jene Richtung rutschen. Und ich finde das spannend, die Menschen so zu erzählen, dass auch der gemeine Mensch, dass der auch Ecken hat, die ganz unbewältigt und ganz weich sind und sehr verletzlich. Das finde ich spannend. Und solange ich das erzählen kann, ist ja gut. Solange drängt es mich auch immer noch, auf die Bühne zu gehen. Wenn ich das nicht mehr erzählen könnte, würde ich vielleicht nicht mehr wollen. Es definiert sich alles über das Alter. Man kann gewisse Sachen nicht mehr spielen. Und es wäre für mich tragisch, müsste ich jetzt sagen, das hätte ich so wahnsinnig gerne gespielt. Das habe ich nicht gespielt. Nein, ich habe sie wirklich fast alle gespielt. Und das war sehr schön, weil das sind ja Begegnungen. Das sind ja Begegnungen mit Menschen, die sich mit mir verbinden. Man wandert ja schon ein bisschen in die Gehirnwindungen sozusagen des Autors. Und dann habe ich so einen Reigen von vielen, vielen Schwestern. Und da fehlt fast keine. Und das ist ein großes Glück. Ich werde zwar nie in meinem Leben zufrieden sein, weil das passt auch nicht zu mir, aber jetzt, während wir sprechen, ja, muss ich zugeben, dass ich darüber eigentlich sehr zufrieden sein kann. Ich habe sie wirklich fast alle gespielt, sagt Elisabeth Trissenaar und meint damit die großen Frauenrollen, die zu interpretieren der Wunsch vieler Schauspielerinnen ist. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Christian Gojenich. Nächsten Sonntag an dieser Stelle Josephine Edle von Kreppel, ein klangvoller Name, der in der DDR für Mode und Kreativität stand. Kommende Woche 18.05 und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.